Früher, früher waren da eigentlich die Luft klarer, das Wasser sauberer, die Menschen herzlicher, die Winde aufregender. Oder glaubt man das nur, wenn man alt und älter wird und sich so gern erinnert? Fuß dieser kalkgrauen Berge, das kalkgraue Haus, der eisgrüne Bach, schäumendes Wassergebraus, der Himmel am Tage so blau wie ein Himmelblau, nachts lächelte Cassiopeia noch kalt und genau, wie angeknipst war man und sowas wie beglückt, der Wind aus den Bergen, er machte einen verrückt, der Wind aus den Bergen, er machte einen verrückt. Ich kam aus den Städten, war außen und innen krank, trank Milch und Honig aus Krügen vom Haus auf der Bank und schwamm im eisgrünen Wasser und schlief am Bach und Ziegen leckten die Füße, da wurde man wach. Mit der Schäferin hab ich Himbeeren gesucht und gepflückt. Der Wind aus den Bergen, er machte einen verrückt. Der Wind aus den Bergen, er machte einen verrückt. Und Kühe und keine war lila im Blumengras. Folklore gab es satt und noch frisch vom Fass. Den Tanz auf der Tenne und röhrende Hirsche im Wald. Bei Sichelmondlicht haben schon mal Schüsse geknallt. Und Schmuggler kamen aus der Schlucht und rannten gebückt. Der Wind aus den Bergen, er machte einen verrückt. Der Wind aus den Bergen, er machte einen verrückt. Ja, der Wind aus den Bergen, vielleicht machte der mich gesund. Oder es gab dafür noch einen anderen Grund. Die Milch und der selbstgebrannte und ganz gewiss. Die Schäferin, die so gern lachte und einen biss. Da haben wir uns geküsst, geleckt und gefickt. Der Wind aus den Bergen, er machte einen verrückt. Der Wind aus den Bergen, er machte einen verrückt. Und als ich dann ging, da schenkte man mir einen Hut und sagte, komm ruhig mal wieder, mach es gut. Ich hatte nur eine Tasche und einen Stock, mit Liedern zahlte ich und meinem Skizzenblock. Die Schäferin hat mir nur einmal noch kurz zugenickt. Der Wind aus den Bergen, er machte einen verrückt. Der Wind aus den Bergen, er machte einen verrückt. Fuß dieser kalkgrauen Berge, das kalkgraue Haus. Fünf-Sterne-Hotel machte man daraus. Das eisgrüne Wasser heißt, es macht Kranke gesund. Bestimmt aber gibt es noch einen anderen Grund. Eine Nacht blieb ich nur zum Sichelmond, hab ich geblickt. Der Wind aus den Bergen macht einer immer verrückt. Der Wind aus den Bergen macht einer immer verrückt.